Der südkoreanischen Internetzeitung Tongilios zufolge verlangten die Bürgerinitiativen von Daesun wie die Kraft der Volksmassen von Daesun am 12. Juli ab der Mittwochkundgebung die richtige Lösung der Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee. Die Redner kritisierten, die japanische Regierung negiere die Tatsachen über das Sexualsklavenverbrechen der japanischen Armee, obwohl diese durch das Sozialnetz ans Licht kommen.